Abschnitt 6 aus Leben und Abenteuer des weltbekannten Seeräubers Bob Singleton von Daniel Defoe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel, Teil 1. Am achten Tage mussten wir einen unserer treuen Diener, einen von den Stieren, die unser Gepäck trugen, schlachten. Das Fleisch dieses Tieres war sehr gut. Wir gingen aber so sparsam damit um, dass es für 3 1/2 Tage für uns alle ausreichte. Und nach Ablauf dieser Zeit waren wir schon im Begriff, einen zweiten zu töten, als wir einer Landschaft ansichtig wurden, die besser zu werden versprach, da sich nunmehr hohe Bäume und ein großer Fluss, der sich zwischen ihnen hinzog, blicken ließ. Dies ermutigte uns, und wir beschleunigten unseren Marsch trotz unserer leeren Mägen und unserer Ermattung, um möglichst bald das Flussufer zu erreichen. Als wir an dem Flusse anlangten, fanden wir, dass er gleichfalls nach Norden lief wie die früheren. Der Fluss entsprach unserer Hoffnung, ihn für einen Kahn benutzen zu können, nicht, und wir mussten noch weitere 5 Tage an seinem Ufer hinwandern, bis er sich so weit verstärkte, dass es unsere Zimmerleute passend fanden, die Zelte aufzuschlagen und ans Werk zu gehen. Es wurde nun rüstig gearbeitet, und man hatte bereits 5 Tage auf die Behauung eines Baumstammes verwendet, als einige unserer Leute, welche den Fluss abwärts untersucht hatten, mit der Nachricht zurückkamen, dass die Tiefe des Bettes eher ab- als zunehme, da sich das Wasser wahrscheinlich im Sande verliere oder in der Hitze verdunste. Da wir nun bald zu der Überzeugung gelangten, dass der Fluss nicht imstande wäre, auch nur den leichtesten Baumkahn weiterzubringen, sahen wir uns genötigt, unser Vorhaben aufzugeben und unsere Wanderung zu Fuß fortzusetzen. Wir zogen 3 Tage gerade nach Westen, da die Gegend im Norden außerordentlich bergig und der Boden so ausgedorrt und zerrissen war, wie wir es noch nie gesehen hatten. Dagegen fanden wir in westlicher Richtung einen lieblichen Talgrund, der eine lange Strecke zwischen 2 hohen Gebirgsreihen hinlief. Die Berge hatten allerdings ein unheimliches Aussehen, denn sie waren ganz von Gras und Bäumen entblößt und erschienen wegen ihres dürren Sandbodens fast weiß. Aber in dem Tale fanden sich Bäume, auch Gras zur Nahrung für die Tiere und einiges Wild. Wir kamen hin und wieder an Hütten von Eingeborenen vorbei und sahen auch Leute in ihrer Nähe, aber sie flüchteten sich in die Berge, sobald sie unser ansichtig wurden. Am Ende dieses Tales trafen wir auf einen mehr bevölkerten Landstrich und wir waren anfangs in Zweifel, ob wir unseren Zug durch denselben richten oder ob wir uns mehr nördlich an die Berge halten sollten. Da jedoch unser Hauptziel der Weg nach dem Niger war, so entschieden wir uns für das Letztere, wodurch der Nordweststrich des Kompasses unsere Richtung wurde. Wir marschierten so 7 Tage ohne Unterbrechung weiter, als uns eine überraschende Erscheinung aufstieß, die noch weit verlassener und trostloser als wir war. An dem jenseitigen Ufer dieses Baches bemerkten wir ein paar Negerhütten. In einer kleinen Niederung war Mais oder indianisches Korn angepflanzt, was uns sogleich auf den Gedanken brachte, dass dort weniger barbarische Bewohner hausen müssten als diejenigen, die wir auf unserer bisherigen Wanderung getroffen hatten. Als unsere Karawane geschlossen vorrückte, riefen unsere Neger, welche den Vortrab bildeten, dass sie einen weißen Mann sehen. Wir waren anfangs nicht sonderlich darüber aufgeregt, denn wir dachten, der Lärm beruhe auf einer Täuschung, weshalb wir sie auch nur fragten, was sie damit sagen wollten. Nun trat aber einer derselben auf mich zu und deutete nach der anderen Seite des Berges, wo ich zu meinem nicht geringen Erstaunen einen ganz nackten weißen Menschen sah, der in der Nähe der Tür seiner Hütte ganz emsig damit beschäftigt war, mit einem Werkzeug in der Hand den Boden zu bearbeiten. Da er gebückt dastand und uns den Rücken zukehrte, so konnte er uns nicht sehen. Ich bedeutete den Negern, keinen Lärm zu machen, und wartete, bis mehr von den unsrigen herangekommen wären, um uns durch den Augenschein zu überzeugen, dass hier von keiner Täuschung die Rede sein könne, wovon sich alsbald alle umso mehr überzeugten, als jetzt der Mann, der uns gehört haben mochte, sich umwandte und, wohl ebenso überrascht wie wir, zu uns hersah. Ob in Furcht oder in Hoffnung konnten wir jetzt freilich noch nicht wissen. Sobald er uns bemerkt hatte, sahen die übrigen Bewohner der Hütte gleichfalls her und drängten sich, die neugierigen Blicke nicht von uns abwendend, auf einen Haufen zusammen. Eine kleine Strecke, in deren Mitte der Bach floss, lag zwischen uns, und der weiße Mann wusste, wie er uns später erzählte, nicht, ob er und die um ihn waren, bleiben oder davonlaufen sollten. Es fiel mir jedoch augenblicklich ein, dass es uns einem Weißen gegenüber viel leichter sein würde, eine Verständigung einzuleiten, als dies bei den Negern der Fall war. Und so sandten wir dann 2 unserer Schwarzen mit einem weißen Lappen an einem Stabe als Friedenszeichen an den Bach. indem wir ihnen Weisung gaben, die Flagge so hoch wie möglich zu tragen. Das Zeichen wurde alsbald verstanden, und der Weiße kam nun mit zwei Negern an die andere Seite des Baches. Ich ging daher, wie sich leicht denken lässt, mit aller Hast nach dem Bache und fand in dem Nackten einen Engländer, worauf wir uns herzlich umarmten, dass ihm die Tränen übers Gesicht rannen. Seine Überraschung mag sich jeder vorstellen, wenn er den kurzen Bericht liest, den er uns später über seine höchst elende Lage gab und damit die unerwartete Hoffnung einer endlichen Erlösung verbindet, die unter Umständen eintrat, wie sie vielleicht nie einem anderen Menschen begegnet waren. Denn es war 1 Million gegen einen Heller zu wetten, dass der Arme auf jede Rettung hätte verzichten müssen. Nur ein Abenteuer, wie schwerlich vorher eines gehört oder gelesen worden, konnte diesen glücklichen Fall für ihn herbeiführen, wenn nicht etwa der Himmel sich durch ein unerwartetes Wunder ins Mittel legte. Es stellte sich heraus, dass ein Mann von Stand und weit über die Bildung des gewöhnlichen Matrosen oder Arbeiters erhaben war, was schon im ersten Augenblicke unserer Begegnung, trotz der Nachteile seiner erbärmlichen Lage, aus seinem Benehmen hervorging. Er mochte nicht über 37 oder 38 Jahre zählen, obgleich sein Bart außerordentlich lang war und die Haare seines Kopfes ihm bis auf die Mitte des Rückens und der Brust herunterfielen. Seine Haut war sehr zart, obgleich missfarbig und an einigen Stellen von einem harten, bräunlichen Blasenschorfe bedeckt, der eine Wirkung der sengenden Sonne war. Er trug gar keine Kleider und musste sich, wie er uns sagte, schon seit Jahren ohne sie behelfen. Er war über unser Erscheinen so entzückt, dass er an diesem Tage sich in kein eigentliches Gespräch einzulassen vermochte, und wenn er ein wenig von uns abkommen konnte, so sahen wir ihn auf einem einsamen Spaziergange die ausschweifendsten Merkmale einer nicht zu bewältigen Freude kundgeben. Selbst einige Tage nachher noch blieb sein Auge nie tränenleer, so oft von uns auch nur die mindeste Andeutung auf seine Lage oder von ihm auf seine Befreiung gemacht wurde. Wir fanden sein Benehmen sehr gewinnend, und in allem, was er sagte oder tat, sprach sich die feine Bildung und die gute Erziehung des Mannes aus, weshalb auch unsere Leute ungemein für ihn eingenommen waren. Er hatte die Universität besucht, war ein guter Mathematiker, und obwohl er nicht Portugiesisch verstand, sprach er doch Lateinisch mit unserem Wundarzt und Französisch und Italienisch mit dem einen oder dem anderen aus unserer Gesellschaft. Die Fülle seiner Gedanken ließ ihm keine Zeit, uns zu fragen, woher wir kämen, wohin wir gingen und wer wir wären, da er mit der Antwort hierauf schon im Reinen war, denn für ihn konnten wir natürlich nirgends anders herkommen als vom Himmel und mussten ausdrücklich mit dem Auftrage abgesandt worden sein, ihn aus seiner jammervollen Lage zu erretten. Als unsere Leute auf der anderen Seite des Baches die Zelte aufschlugen, fragte der Engländer, was für Vorräte wir hätten und in welcher Weise wir dieselben zu ergänzen gedächten. Auf unsere Mitteilung, dass sie nur sehr gering wären, sagte er, er wolle mit den Eingeborenen verhandeln und sie veranlassen, uns Proviant in zureichender Menge herbeizuschaffen, denn sie wären die gefälligsten und gutmütigsten Leute unter allen Bewohnern dieser Landstriche, was sich schon aus dem Umstand entnehmen ließe, dass er so lange ungefährdet unter ihnen gelebt hätte. Wir verdankten diesem Manne wesentliche Vorteile, denn erstlich unterrichtete er uns genau über die Ortslage, in der wir uns befanden, und über die Richtung, welche wir einzuschlagen hätten. Dann setzte er uns in den Stand, uns genügend mit Lebensmitteln zu versehen, und endlich übernahm er die Dienste eines Dolmetschers und Vermittlers zwischen uns und den Eingeborenen, die jetzt sehr zahlreich und weit kriegerischer und disziplinierter zu werden begannen. Auch waren sie nicht so leicht durch unsere Schießwaffen einzuschüchtern und nicht so unmissend, um ihre Mundvorräte für den Tand, welchen unser Künstler verfertigte, wegzugeben. Denn ihr Verkehr mit den Europäern an der Küste oder mit Negern, die mit diesen in Berührung gekommen, hatte sie über manches aufgeklärt und ihnen die allzu große Furcht benommen, so dass von ihnen auf dem Wege des Tausches nur für solche Dinge etwas zu bekommen war, die ihnen besonders gefielen. Ich spreche hier von den Eingeborenen, mit welchen wir demnächst in Berührung kommen sollten. Denn diejenigen, unter denen wir vor der Hand lebten, waren, da sie über 300 Meilen von der Küste entfernt wohnten, nicht sehr mit solchen Dingen bekannt, da ihr ganzer Verkehr mit den Europäern darin bestand, von dem Gebirge im Norden Elefantenzähne 60 bis 70 Meilen abwärts zu schaffen, wo sie dieselben an andere Neger gegen Muschelgeld, Korallenschnüre, Spiegel, Glöckchen und sonstige Spielgeräte, welche die Engländer, Holländer und andere Europäer bei ihrem Verkehr mit den Schwarzen als Tauschmittel benutzten, verkauften. Wir wurden nachgerade mit unseren neuen Bekannten vertrauter, und obgleich wir in unserem Anzug selber nur eine klägliche Figur spielten, da wir weder Schuhe noch Strümpfe, geschweige denn Handschuhe oder Hüte und auch nur sehr wenige Hemden besaßen, so kleideten wir ihn doch so gut, als es gehen mochte. Unser Wundarzt, der mit Rasiermesser und Schere versehen war, nahm ihm den Bart ab, schnitt ihm die Haare und statt des Hutes verfertigten wir ihm aus einem Stück Leopardenhaut eine ganz artige Mütze. Was die Schuhe und Strümpfe anbelangte, so hatte er dieselben lange genug entbehren müssen, so dass er sich nicht einmal etwas aus unseren Halbstiefeln oder Fußhandschuhen, wie wir sie nannten, machte. So neugierig er allmählich wurde, die Geschichte unserer Abenteuer zu vernehmen, deren Bericht er mit großem Vergnügen anhörte, so begierig waren wir zu erfahren, wie er an diesem fremden Orte in die Lage gekommen war, in der wir ihn angetroffen hatten. Seine Geschichte wäre lang und unterhaltend gewesen, um damit ebenso viele Blätter zu füllen als mit meiner eigenen, da in ihr viele höchst merkwürdige und außerordentliche Erlebnisse vorkommen. Ich kann jedoch hier nicht allzu weit abschweifen und gebe deshalb das Wesentlichste derselben in einem kurzen Umrisse. Er war Geschäftsleiter bei der englischen Guinea Company auf Sierra Leone oder einer anderen englischen Niederlassung gewesen, die aber in die Hände der Franzosen fiel, ein Unfall, der ihn sowohl seiner eigenen Habe als der ihm von der Gesellschaft anvertrauten Summen abraubte. War es nun, dass die Gesellschaft ihn ungerecht behandelte und ihm den Ersatz seiner Verluste verweigerte, oder dass sie ihn nicht weiter beschäftigen wollte? Kurz, er verließ ihren Dienst und trieb ein ähnliches Geschäft auf eigene Rechnung. Als er sich einmal unvorsichtigerweise in eine Niederlassung der Gesellschaft wagte, fiel er entweder infolge von Verrat oder infolge eines gelegentlichen Überfalls in die Gewalt eines Negerhaufens. Da sie ihn nicht töteten, so fand er mit der Zeit Mittel, ihnen zu entkommen und sich zu einem anderen Negerstamme zu flüchten, der ihn freundlich behandelte und unter sich wohnen ließ. Die Gegend sowohl als die Gesellschaft sagte ihm indes wenig zu, und so flüchtete er aufs Neue, wobei er zu verschiedenen Malen seine Wirte wechselte, bald durch Gewalt, bald durch Furcht zu solchen Schritten veranlasst, bis er endlich so weit ins Innere des Landes gekommen war, dass er an eine Rückkehr nicht mehr denken konnte. Er hatte sich an dem Orte, wo wir ihn fanden, niedergelassen, da ihn der Häuptling des dortigen Stammes freundlich aufnahm, wogegen er die Eingeborenen über den Wert der Landesprodukte belehrte und ihnen Anweisungen für den erfolgreichen Betrieb ihres Elfenbeinhandels gab. Wie es ihm an Kleidern fehlte, so arm war er auch an Schutzwaffen, denn er hatte weder Flinte noch Säbel, kurz kein Werkzeug, nicht einmal einen Stock, womit er auch nur den Angriff eines wilden Tieres, deren es in dieser Gegend eine Menge gab, hätte abwehren können. Wir fragten ihn, wie es käme, dass er gar so wenig Rücksicht auf seine Sicherheit nehme, worauf er uns erwiderte, dass er bei seiner Sehnsucht nach dem Tode das Leben keiner Verteidigung wert erachtet habe. Auch würde das Vertrauen der Neger, deren Gnade er anheimgegeben war, durch den Besitz einer Waffe, womit er sie hätte beschädigen können, geschmälert worden sein. Vor wilden Tieren hätte er sich indes nicht zu fürchten brauchen, da er sich äußerst selten und dann jedes Mal in Gesellschaft des Häuptlings und seiner Begleiter von seiner Hütte entfernte, die stets mit Bogen, Pfeilen und Lanzen bewaffnet, jeden Tiere, den Löwen nicht ausgenommen, Trotz bieten könnten. Außerdem ließen sich die Raubtiere selten bei Tage blicken, und wenn die Neger bei ihren Wanderungen die Nacht über im Freien zubrächten, so schlügen sie immer eine Hütte zu ihrem Schutze auf, an deren Tür sie ein Feuer brennen ließen, welches hinreichende Sicherheit gewährte. Wir fragten ihn, was wir zunächst tun sollten, um die Küste zu erreichen, worauf er uns erklärte, wir wären ungefähr 120 Tage von dem Teile derselben entfernt, wo sich die meisten europäischen Niederlassungen und Faktoreien befänden und der den Namen Goldküste habe. Es lägen aber so viele verschiedene Negerstämme auf dem Wege, dass wir entweder fast ohne Unterlass kämpfen oder aus Mangel an Vorräten Hungers sterben müssten. Es gäbe indes noch zwei andere Wege, die er versucht haben würde, wenn ihm durch Gesellschaft die Flucht erleichtert worden wäre. Der eine ginge geradenwegs nach Westen, er wäre zwar länger, führte aber durch weniger bewohnte Gegenden. Jedenfalls wäre die Bevölkerung umgänglicher oder leichter zu bezwingen. Der andere wäre, den großen Fluss aufzusuchen, auf dem man, wenn man ihn erreichte, auf Baumkernen stromabwärts fahren könnte. Wir sagten ihm, wir hätten das Letztere schon, ehe wir ihn getroffen, beabsichtigt, worauf er uns mitteilte, dass wir bis dahin eine große Wüste und eine nicht geringere Waldwildnis zu durchqueren hätten, was zumindest 20 starke Tagemärsche erfordern dürfte. Wir fragten ihn sodann, ob es in der Gegend wohl Pferde, Esel oder auch nur Stiere gäbe, die sich bei der Reise verwenden ließen, und zeigten ihm dabei unser eigenes Lastvieh, aber da war nichts von der Art in dem Lande, wo wir waren, zu finden. Er sagte uns, in den erwähnten großen Walde wimmele es von Elefanten und in der Wüste von Löwen, Tigern, Panthern, Leoparden und dergleichen. Auch holten aus diesen beiden Bereichen die Neger ihre Elefantenzähne und dürften darauf rechnen, nie ohne eine schöne Ausbeute zurückzukommen. Wir erkundigten uns noch weiter über den Weg nach der Goldküste und namentlich, ob sich keine Flüsse vorfänden, die uns die Reise erleichtern könnten, indem wir ihm zugleich sagten, dass uns die Kämpfe mit den Negern nicht besonders anfechten würden und wir auch keine Angst vor dem Verhungern hätten, denn sobald nur die Eingeborenen etwas zu essen hätten, wären wir wohl überzeugt, auch einen Teil davon zu bekommen. Wenn er sich also getraute, uns den Weg zu zeigen, so trügen wir kein Bedenken, die Reise zu unternehmen, wie wir denn auch für ihn sorgen und mit ihm leben und sterben wollten. Er versicherte uns seiner Willfährigkeit, denn wenn wir entschlossen wären, das Wagestück zu bestehen, so dürften wir auch auf ihn bauen, dass er unser Schicksal teilen und sich Mühe geben würde, uns einen Weg zu führen, auf dem wir einigen gutmütigen Negerstämmen begegneten, von denen wir uns nicht nur einer freundlichen Behandlung, sondern vielleicht auch ihres Beistandes gegen andere, weniger umgängliche zu versehen hätten. Und so entschieden wir uns sämtlich für den Zug nach der Goldküste. Am nächsten Morgen kam er wieder zu uns, und da wir alle gerade zur Beratung versammelt waren, so begann er eine sehr ernste Rede. Nachdem wir nach einer langen Wanderung endlich zu der Aussicht einer baldigen Beendigung aller unserer Mühseligkeiten gekommen wären und ihm das freundliche Anerbieten gemacht hätten, ihn mitzunehmen, sagte er, so hätte er die ganze Nacht darüber nachgedacht, wie wir es angreifen müssten, um uns für die ausgestandenen Beschwerden und Gefahren einigermaßen zu entschädigen. So wild und verödet die Gegend, in der wir uns befänden, aussähe, so wäre sie doch eine der reichsten Teile der Erde, denn es gäbe hier keinen Bach, der nicht Gold führte, und keine Wüste, die nicht ohne Pflug eine reiche Ernte von Elfenbein böte. Man könne nicht wissen, welche Minen und welche unermesslichen Goldvorräte die Gebirge, von welchen diese Flüsse kämen, oder die Ufer, welche dieselben umsäumten, enthielten. Aber man dürfe aus der Tatsache ihres ungeheuren Reichtums einen Schluss ziehen, dass die Wasser hinreichende Mengen abwischen, um so viele europäische Handelsschiffe an die Küste zu locken. Wir fragten ihn, wie weit sich dieser ergiebige Bereich erstrecke, da der Verkehr der Schiffe doch nur auf die Küstenstriche beschränkt sei, worauf er uns mitteilte, dass die Neger die Flüsse bis auf 150 und 200 Meilen landeinwärts durchsuchten und oft mehrere Monate ausblieben, aber stets mit reicher Ausbeute zurückkämen. Unser derzeitiger Aufenthaltsort sei jedoch noch immer unbesucht geblieben, obgleich sich Gold in Menge vorfinde. Er sagte uns ferner, dass er seit seiner Ankunft in dieser Gegend wohl 100 Pfund Gold hätte zusammenbringen können, wenn er darauf ausgegangen wäre. Da er aber damit nichts anzufangen gewusst hätte, so habe er es gänzlich versäumt, weil er bereits jede Hoffnung auf Errettung aus seiner traurigen Lage aufgegeben. Von welchem Vorteil wäre es für mich gewesen, fügte er hinzu, oder wie würde es zu meinem Glücke beigetragen haben, wenn ich auf einer ganzen Tonne Goldsand hätte liegen und mich darauf wälzen können? Alle diese Schätze hätten mich nicht froher machen, noch meinen traurigen Zustand verbessern können. Ja, ich hätte mir dafür nicht einmal Kleider für meinen Leib oder einen Trunk für die verschmachtende Zunge kaufen können. Hier hat Gold keinen Wert, und es gibt keinen unter allen Bewohnern dieser Hütten, der es nicht händevollweise für ein paar Gasperlen, eine Strahlmuschelschale oder für eine Handvoll Muschelgeld hergeben würde. Nach diesen Worten stellte er einen tönernen Topf, der in der Sonne getrocknet war, vor uns hin, und sagte, »Hier ist etwas, und ich hätte mir, wenn ich gewollt, ganze Haufen davon verschaffen können. Das Gefäß mochte ungefähr 2 oder 3 Pfund Goldsand von derselben Form und Farbe wie der frühere gefundene enthalten, und nachdem wir denselben eine Weile betrachtet hatten, fuhr er lächelnd fort, dass alles, was er besitze, ja, sogar sein Leben, seinen Befreiern zu Gebote stünde. Dieses Gold werde uns von einigem Nutzen sein, wenn wir in unsere Heimat gelangt sein würden.« Weshalb er wünsche, dass wir es unter uns teilten. In diesem Augenblick bedauere er indes zum ersten Male, nicht mehr gesammelt zu haben. Ich verdolmetschte meinen Kameraden seine Worte und dankte ihm in ihrem Namen, riet jedoch den Ersteren in portugiesischer Sprache, die Annahme des Geschenks auf den morgigen Tag zu verschieben. Und da ihnen dies genehm war, so sagte ich ihm, wir wollten hierüber das weitere Morgen besprechen, worauf wir uns trennten. Als er fort war, fand ich meine Begleiter höchlich erbaut von den Worten meines Landsmannes, von der Großmut desselben und dem hohen Wert seines Geschenks, das unter anderen Verhältnissen allerdings ein außerordentliches gewesen wäre. Um indes nicht weitläufig zu werden, teile ich dem Leser mit, dass wir in Anbetracht des Umstandes, dass er jetzt zu den Unsrigen gehörte, und obgleich wir ihm zu einem Entkommen aus seiner grauenhaften Lage behilflich waren, er uns als Wegweiser durch den übrigen Teil des Festlandes, als Dolmetscher, als Berater, wie wir die Eingeborenen zu behandeln hätten, und als Führer nach den Plätzen, wo die Reichtümer der Gegend aufgestapelt lagen, nützlich werden konnte. In Anbetracht dieser Umstände kamen wir überein, sein Gold in unseren gemeinschaftlichen Schatz zu legen und ihn an demselben gleichen Anteil nehmen zu lassen, wogegen er, da nun sein Schicksal eins mit dem unsrigen wäre, wie jeder der Gesellschaft die feierliche Verbindlichkeit eingehen sollte, kein Körnchen von dem noch aufzufindenden Golde vor den übrigen geheim zu halten. In den ersten anderthalb Tagen brachten unsere Leute ungefähr 36 Lot Gold zusammen, und da wir fanden, dass der Goldgehalt des Flusssandes sich vermehrte, je weiter wir kamen, so folgten wir der Wasserrichtung, bis wir an ein anderes kleines Flüsschen kamen, welches in das erstere einmündete, und indem wir, als wir es stromaufwärts untersuchten, gleichfalls Gold fanden. An dem durch diese beiden Flüsse gebildeten Winkel schlugen wir nun, um Gold zu waschen und um unsere Proviantmagazine wieder zu füllen, unser Lager auf. Wir blieben hier weitere 13 Tage, und in dieser Zeit begegneten uns manche lustige Abenteuer mit den Wilden, die ich hier aber übergehe, weil sie zu weit von dem Gange unserer Geschichte abführen und den Leser nicht durch den Reiz der Neuheit bestechen würden. Ende von Abschnitt 6.